oder sehe Gespenst oder dergleichen, den Bugspriet hinaufgeklettert wäre und ihm einen einzigen kalten, unheimlichen Blick zugeworfen hätte. Und noch bevor Sandy den Geist aufgab, wussten wir gar wohl, was das Ding hatte besagen wollen und warum der Wind in den Spitzen der Cotchollens heulte. Denn runter kam er. Wind habe ich ihn genannt. Es war der Zornwind Gottes. Und die ganze Nacht über kämpften wir wie Männer, die den Verstand verloren haben. Und das Erste, was wir wussten, war, dass wir in Loch Oskewar an Land gingen. Und in Benbecula krähten die Hähne. »Es wird wohl ein Meermann gewesen sein«, sagte Rory. »Ein Meermann?« schrie mein Onkel in maßloser Verachtung. »Altweibergeschwätz! Ein Meermann! Es gibt nichts dergleichen!« »Aber wie sah denn das Geschöpf aus?« fragte ich. »Wie es aussah? Gott verhüte, dass wir es erfahren möchten. Es trug eine Art Kopf auf den Schultern, mehr wusste kein Mensch zu sagen.« Dann erzählte Rory, den die Kränkung brannte, verschiedene Geschichten von Meermännern, Meerjungfern und Seepferden, die auf den Inseln an Land gestiegen seien und die Besatzungen der Schiffe auf dem Meere angegriffen hätten, und mein Onkel hörte trotz seines Unglaubens mit unruhigem Interesse zu. »Gut, gut«, sagte er, »es mag ja so gewesen sein. Vielleicht habe ich Unrecht, aber ich finde kein Wort von Meermännern in der Schrift.« »Ihr werdet wohl auch kein Wort von Aris Roos dort finden«, warf Rory ein, und sein Einwand schien zu überzeugen. Nach dem Essen führte mein Onkel mich hinaus ins Freie nach einem Abhang hinter dem Hause. Es war ein stiller, heißer Nachmittag, kaum dass hin und wieder eine schwache Welle das Meer kräuselte und kaum ein Laut, außer den vertrauten Stimmen der Schafe und Möwen. Dieser Stille in der Natur war es vielleicht zu verdanken, dass mein Verwandter sich vernünftiger und ruhiger zeigte. Er sprach gleichmäßig und fast heiter von meiner Laufbahn, mit gelegentlichen Hinweisen auf das verlorene Schiff oder die Schätze, die es nach Aris gebracht. Ich meinerseits hörte ihm gleichsam wie im Traume zu, betrachtete aus vollem Herzen die wohlbekannte Szene und trank freudig die Seeluft und den Rauch der Torfstücke, die Mary angezündet hatte. Wohl eine Stunde war so vergangen, als mein Onkel, der die ganze Zeit über verstohlen den Wasserspiegel der kleinen Bucht beobachtet hatte, sich erhob und mich bat, seinem Beispiele zu folgen. Hier muss ich hinzufügen, dass die starke Flut an der Südwestspitze von Aris eine beunruhigende Wirkung rings auf die ganze Küste ausübt. Im Süden, in der Bucht von Sandag, herrscht zu gewissen Zeiten von Flut und Ebbe